Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute nur im Radio bei 1 Live. Im Fernsehen sind die Jecken los. Da mussten wir Platz machen, also sind wir hier bei 1 Live unter uns. Das ist schön, schön, dass ihr da seid. Willkommen zu einer freien Themennacht, zu einer freien Themenausgabe. Also wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was, 0800, nochmal die Telefonnummer 0800 220 5050, Faxnummer 0800 220 5051. Und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Paul ist der Erste, 45 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Jürgen, hier ist der Paul. Das ist richtig, ich freue mich, dass ich mit dir sprechen darf. Du bist für mich der erste Mann, mit dem ich diesem Thema spreche. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Und geehrt. Also, ich wollte erstmal gestern zu dem Thema sagen, die Macht der Mütter. Ja. Da wollte ich mich ursprünglich bei dir gemeldet haben. Ja. Und bin Gott sei Dank nicht drangekommen. Ja. Weil... ich habe das große Thema Fuß-, Schuh- und Beinfetischismus. Schuh- und Beinfetischismus. Ja. Und das dazu wolltest du bei der Macht der Mütter anrufen? Richtig, richtig. Warum? Weil meine Mutter ursächlich für dieses Problem ist. Das heißt, du bist ein Fuß-, Bein- und Schuhfetischist? Durch meine Mutter. Und die Mama ist schuld? Die Mama ist schuld, obwohl sie es nicht wirklich ist. Also ich kann ihr wirklich keine Schuld geben. Ich versuche das mal so zu erzählen. Ja. Wie gesagt, ich bin 45, meine Mutter ist... nur 20 Jahre älter als ich, ja. Hat mich also sehr jung bekommen. Mhm. Das war etwa in den 60er Jahren, 66 rum. Da war ich dann ein kleines Schulkind, so von 6-7 Jahren. Mhm. Da kam der Minirock auf. Mhm. Meine Mutter hat dann damals, immer wir hatten so einen Altbau mit so hohen Fenstern. Mhm. Ich habe dann so, wenn ich die Schularbeit gemacht habe, habe ich so am Sofa gelegen. Mhm. Und dann ist meine Mutter, dann hat sie die Fenster geputzt, Gardinen aufgehängt. Und ich lag dann unten zu den Füßen meiner Mutter. Ja. So, und dann ging ich natürlich auf und ab. Dann hat sie mich mal so ein bisschen geneckt und hat den Fuß so auf meinen Bauch gesetzt. Aha. Ist dann auch schon mal mein Unterbauch gekommen. Ja. Aber aus Versehen so. Aus Versehen, richtig. Mhm. Aber da die dann auch auf die Fensterbank gestiegen ist, hatte ich natürlich einen fantastischen Ausblick auf die Beine. Ja. Ja, und seitdem habe ich eine Macke. Ach, da warst du so 6 Jahre alt. Sechs Jahre. Ja, genau. Also da, weißt du, das erstaunt. Da leide ich heute noch drunter. Du leidest darunter? Ja, ich leide drunter, weil ich ein Problem habe, was ich auslebe, aber was wirklich ein Problem ist, da können wir gleich noch drüber reden. Ich wollte jetzt erstmal Macht der Mütter, was meine Mutter im Grunde bis zu meinem jetzigen Lebensalter was, praktisch noch... Was sie ausgelöst hast, du sagst sogar, woran sie schuld ist. Aber, ich will ja nicht von Schuld sprechen, aber es begleitet mich mein ganzes Leben. Ja, ist es schlimm? Man könnte auch sagen, okay, du bist du Fußfetischist, okay, sind viele, egal. Da sind viele. Aber du hast ja schon mal, ich glaube, mit der Hammond-Orgel und verschiedene Sachen, du hast ja auch Sachen, wo du sagst, das hörst du zum ersten Mal. Ja. Du wirst jetzt auch von mir wahrscheinlich Sachen hören, die du so noch nie gehört hast. Oh. Und zwar. Jetzt bin ich aber ganz Ohr. Ich lager in meinem Keller circa 350 Paar Damenschuhe. Nein. Ja. 300 Paar Damenschuhe? Ja, richtig. Lebst du alleine? Nein, ich bin verheiratet. Weiß die Frau das? Die weiß das, ja. Weil aber sie hat es relativ spät alles, sagen wir mal, mitgekriegt. Sie kennt meinen Fußfetischismus vom Anfang der Ehe. Hör mal, das ist ja abgefahren. In deinem Keller lagen 300 Paar Frauenschuhe, die nie getragen werden. Doch, mittlerweile ja. Von wem? Von deiner Frau? Nein, ich bin mit diesem Thema offener zurechtgegangen. Ich spreche Frauen an. Ja. Ich filme deren Füße oder Beine, sofern es mir gelingt. Ich habe da aber ein großes Problem mit. Ja, es wird ja immer doller, ich mag schon. Aber Moment, diese Schuhe, die da lagern, nimmst du, sind das getragene Schuhe von Frauen? Das sind nur getragene. Ach so, die luckst du Frauen ab? Jetzt möchte ich nicht sagen, wie ich da dran komme, sonst habe ich Sorge, dass ich nachher diese Quelle verliere. Ich habe da ein bestimmtes System für, die sind nicht geklaut, gar nicht. Nur ich erreiche die über, ich sag mal, einen karitativen Zweck, habe ich die Möglichkeit dran zu kriegen. Und ich frage Frauen unter einem Vorwand, an deren Schuhe dran zu kommen. Das ist eine sehr schwierige Sache. Ja, du kannst ja nicht auf der Straße sagen, hören Sie mal, Sie haben bombige Schuhe. Könnte ich die haben oder könnte ich die kaufen? Ich habe es einmal im Eiscafé riskiert und tatsächlich bekommen. Ach, für wie viel? Einmal ist es gelungen. Ja, für wie viel Geld? Ich habe da Trinkgeld gegeben, ich glaube damals 5 oder 10 Mark. Wie, und dann schenkt die Frau einfach dir ihre Schuhe? Das waren getragene Pantoletten, die waren total verschlissen hinüber. So, jetzt spielen wir mal das weiter. Ja. Du holst dir die Pantolette aus dem Eiscafé, blätterst 5 Mark dahin oder sowas. Ja. Dann gehst du mit deiner Pantolette, mit der gerade frisch erworbenen Damenpantolette in deinen Keller. Ja, oder in mein Zimmer. Oder in dein Zimmer und dann? Ja. Was geschieht dann? Geschieht das dann, was wir uns alle vorstellen? Nee, wahrscheinlich noch besser. Na? Ich sammle auch getragene Damenstrumpfhosen. Und das weiß deine Frau auch? Das weiß die auch. Und wo lagern die? Also die sind ja nicht so platt. Ich fasse es nicht. Wo liegen die? Ach, sag mal, komm doch viel besser. Nee, ich muss es mehr. Wo liegen die Damenstrumpfhosen? Ja, im Prinzip auch im Keller. Ich habe alles wirklich katalogisiert im Computer. Ich habe die Schuhe in Kartons. Ich habe auch die Damenstrumpfhosen so in Plastiktütchen. Auch in Kartons gehortet, mit kleinen Zettelchen drin. So, aber wir waren gerade noch bei der Szene. Ja, ne? Du kommst in dein Zimmer mit der Pantolette. Mit diesen erworbenen Schuhen. Genau, und dann? So, dann ziehe ich diese irgendwann von irgendeiner Frau erworbene Strumpfhose über ein Kunststoffbein. Ja. Damit das Ganze optisch also wirklich auch nach irgendwas aussieht. Ja, und du bist natürlich im Besitz von einem Kunststoffbein. Ja, selbstverständlich. Ja, natürlich. Ich bin im Besitz von einem Kunststoffbein, von mehreren Schaufensterpuppen. Ja. Okay, und dann ziehst du das an. Dann ziehe ich das an, dann ziehe ich diese Pantolette auch an dieses Kunststoffbein. Ja. Und dann masturbiere ich. Und da geht es, wenn die frisch sind, also wenn ich die wirklich frisch und gerade erworben habe, da geht es ab in Zettel. So, und deine Frau, mit der bist du wie lange verheiratet? Über 20 Jahre. Über 20 Jahre. Ja. Die nimmt das so hin? Ja, sie nimmt es hin, weil wir mittlerweile beide in Therapie sind. Denn meine Frau hat natürlich da ein Problem mit und hatte es auch also riesig gehabt. Mhm. Sie kann da jetzt mit umgehen. Und das Problem eigentlich ist, dass meine Frau nicht die Beine hat, die ich mir ersehne. Mhm. Mhm. Sie kann mich also in dem Sinne nicht befriedigen. Jetzt kommt der nächste Hammer. Ich schlafe auch mit meiner Frau nicht. Ich betreibe nur meinen Fetischismus. Das heißt, es gibt gar keine Sexualität zwischen dir und deiner Frau? Keine. Außer ganz wenig mal Petting, bisschen berühren. War das auch immer schon so oder hat sich das in den letzten Jahren? In den letzten 10 Jahren ist das nur entstanden. Achso, habt ihr Kinder? Ja, 2 Töchter. Wie alt sind die? Die sind jetzt 20 und 22. Wissen die darüber Bescheid? Ja, die wissen. Die wissen. Jetzt hast du gerade gesagt, Paul, bist auch in Therapie. Ja. Wegen dieser Sache? Nicht nur, aber diese Sache habe ich beiläufig mittlerweile mit eingebunden. Das heißt, diese Sache, das ist schon auch nicht nur so ein kurioser Tick irgendwie, das ist schon sehr lebensbestimmt und unter Umständen auch ein Lebensproblem für dich. Jürgen, das bestimmt, glaube ich, 80% meiner Freizeit, meines Denkens und deshalb denke ich, ist das wirklich ein Problem. Ja, das finde ich dann auch, ja. Mhm. Ja, und jetzt, ich sag mal, jetzt kommt die Macke nochmal von meiner Mutter, damit du auch verstehst den Ursprung. Mhm. Meine Mutter und die hatte eine Freundin, die haben damals wahnsinnig also auch Schuhe ausgetauscht. Und ich als kleiner Bengel, ich habe dann da rumgelegen, mit meiner Eisenbahn gespielt, habe mir das angeguckt und war tierisch erregt. Diese Freundin war Raucherin, jetzt kommt das nächste Mysteriöse, die Raucherinnen treten Zigaretten aus. Wenn die das tun, heutzutage, jede Frau, wenn die eine Zigarette austritt, dann kriege ich fast einen Orgasmus in der Hose. So, also, dieses Problem, das kriege ich wirklich nicht geregelt. Bist du denn im Moment auch noch in einer Therapie? Ja. Ich stehe aber kurz vorm Ende. Ja. Also wie gesagt, meinst du denn, dass du das durch diese Therapie einigermaßen irgendwie kanalisiert bekommst, in den Griff kriegst? Mein Problem ist, dass der Therapeut im Prinzip der ganzen Sache zustimmt. Wie ich damit lebe, wie ich damit umgehe, dass ich Frauen darauf anspreche, das auslebe, das befürwortet der. Und da habe ich eigentlich auch ein Problem mit, denn ich weiß nicht, ob das richtig ist oder falsch. Nee, also ich finde, ich sage jetzt mal wirklich, wie aus der Pistole geschossen, laienhaft, wenn du sagst, das bestimmt 80% meines Lebens und das ist somit ein Problem, dann finde ich das nicht in Ordnung. Und ich finde das keine richtige Sache. Das heißt ja, aber Jürgen, das ist mit der Zeit mehr geworden. Ich sage mal, in den 60er, 70er Jahren habe ich das irgendwie hingenommen, habe ich schon mal einen Schuh erwischt, habe masturbiert. Ja, ja, umso schlimmer, deshalb verstehe ich dann den Therapeuten auch nicht, dass der nicht wahrnimmt, dass das für dich ein Problem ist und dass du... Ich nehme an, der unterschätzt das irgendwie. Also ich habe es genau so deutlich wie dir erzählt. Ich habe dir gesagt, du bist jetzt der erste Mann. Also gut, der Therapeut ist auch ein Mann. Ja. Aber so ein Außenstehender, sagen wir mit ja, der aber dem wirst du es doch noch ausführlicher erzählt haben als hier mir in den paar Minuten. Also nee, eigentlich nicht. Also die klaren Sachen habe ich ihm genauso gesagt. Ja. Der sagt, leben Sie es aus, auch wenn es Geld kostet, machen Sie das, sonst gehen Sie irgendwie kaputt oder so. Hm. Ich weiß nicht, ob das, ich will nicht sagen, ich gehe kaputt, ich lebe ja auch gerne da irgendwie. Ja, aber dich belastet es und das ist eine Aussage. Und wenn, ja. Wenn man das empfindet, muss man, finde ich, meine Auffassung als Therapeut, einen anderen Weg einschreiten. Eine Therapeutin hört jetzt zu. Ja. Während unseres Gesprächs, nämlich meine Psychologin, die Heide. Ja. Ich würde gerne ihre Einschätzung gleich noch hören. Das heißt, sie kann sie dir im Gespräch mit dir sagen. Würde ich sehr, sehr gerne ansprechen. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Sie wird nach der Sendung mir erzählen, wie sie die Sache beurteilt. Denn ich finde, das ist ja nur auch kein Weg. Nein, ich hatte irgendwie Hemmungen, auch mit deinem Mitarbeiter mit dir zu sprechen, weil ich immer ein bisschen das Gefühl habe, Schuhfetischismus langweilig, weil du sagst, das ist normal, das machen viele. Nee, so auch nicht. Nee, aber ich denke, da ist zu viel bei mir drin. Aber wirklich, ja. Aber wirklich. Und wie du ja gesagt hast, ich habe Töchter, die wissen davon, ich habe die aber nicht eingebunden, ich habe die lediglich informiert, denn es ist schwierig, Schuhe zu verstecken. In diesem, die haben mich natürlich auch noch nie dabei gesehen. Nee, aber die werden ja die 300 Paar Schuhe in dem Keller schon mal gesehen haben. Ja, ne? Klar. Mhm. Ja. Da haben die natürlich irgendwann keine Erklärung mehr für gehabt, man muss sich das erzählen. Gehst du denn auch ab und zu in den Keller und suchst dir Schuhe raus, die vielleicht ja schon ein paar Jahre liegen und machst dich dir dann nicht damit? Ja. Da hast du recht, das sind zweierlei verschiedene, ich muss sagen, ich muss in drei Reizen muss ich ausgehen. Ganz frische, die ich ganz frisch bekomme, von einer Frau, die ich kenne, das ist das Nonplusultra. Ja. Ein Frauenschuh, der sehr schön aussieht, von einer unbekannten Frau, ist nicht schlecht. Und wenn ich nach Jahren mal wieder einen raushole, dann ist das fast wieder, als wenn ich einen frischen kriege, weil ich den eben so lange nicht mehr hatte und weil ich dann weiß, Mensch, was weiß ich, die Frau ist jetzt mittlerweile in dem Alter, damals war die 20, 25, ist wieder ein Reiz da. Also es wäre aber kein Reiz, wenn man dir einen funkelnagelneuen Frauenschuh schenkt. Nein, das überhaupt nicht. Der hat genauso viel Reiz wie ein Männerschuh. Überhaupt gar nicht. Ja. So Paul, jetzt beenden wir das Gespräch. Ja. Du legst auf und meine Psychologin, die Heide, ruft dich an. Und ich hoffe, dass sie dir noch einen sehr guten Rat geben kann, das wie du weiter verfahren sollst. Und ich finde, das ist noch nicht zu Ende, das Thema. Das wäre wunderbar. Ja. Da würde ich mich sehr freuen. Ja? Dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute. Alles klar. Ich danke dir fürs Zuhören. Und bedanke mich für das Vertrauen, dass du hier angerufen hast. Alles klar. Toller Typ. Dankeschön. Gut, Jürgen. Tschüss, Paul. So, ihr Lieben, 0800 220 5050. Unsere Telefonnummer, die Faxnummer 0800 220 5051. Sonja. Sonja ist hier und Sonja ist 31 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo. Um was geht's bei dir, Sonja? Um was geht's bei mir? Ja, ich habe gestern auch deine Sendung gesehen und mir fiel eigentlich so zu dem Thema nur die Ohnmacht der Mütter ein. Mhm. Ich selber bin Mutter von 3 Kindern. Mhm. Wie alt sind die? 10, 4 und 5. Mhm. Und mein 10-jähriger Sohn hat sich am Montag versucht, in der Schule umzubringen. Oh. Hat sich versucht, in der Schule umzubringen. Ja. Wie hat er das versucht? So wie mir das geschildert wurde, hat er sich den Schal um den Hals gebunden, den Schal irgendwie am Baum geknüppert und wollte sich gegendrücken und dann fallen lassen. Ah. Hat er das getan? Er hat es getan. Es ist, warum, wieso, keine Ahnung. Also es ist noch nicht ganz klar, sich ob am... Nein, ich meine, er hat es getan und hat sich dann hoffentlich der Schal irgendwie gelöst, oder? Nein, durch einen Mitschüler und eine Lehrerin ist wohl das Schlimmste. Ach so, verhindert worden. Verhindert worden, ja. Ist er denn dann nach Hause gekommen oder war Nein, ich wurde angerufen in der Schule, bin dann, also erstmal habe ich dann meine Schwester angerufen und war erstmal völlig aufgelöst und bin dann auch erst eine Stunde später zur Schule gefahren und da hat mich dann die Schulleiterin gleich abgefangen und meinte eben halt, dass sie mit dem kinderpsychiatrischen Dienst schon telefoniert hatte und dass sie aufgrund dessen da ja auch in der Schule schon eine Akte von meinem Sohn vorhanden ist, da er sehr unruhig ist und wir zwischendurch Verdacht auf ADS und so hatten. Was heißt ADS? Antidefizitsyndrom. Mhm. Das hat sich aber nicht bestätigt, also er ist einfach rein nur hyperaktiv. Was heißt Antidefizitsyndrom? die leben in ihrer eigenen kompletten Welt, also die... Ist das was Autistisches? Nee, nicht so extrem. Also die sind, also bei Kiram, also der Verdacht eben halt aufgrund dessen, weil er sehr unruhig ist, sehr schwer zugänglich ist, dass, ja, das gibt verschiedene Sparten diesbezüglich. Ja. Aber wie gesagt, das hat sich ja bei ihm nicht bestätigt gehabt. So, jetzt, wo ist er jetzt aktuell im Moment, heute? Ich habe ihn am Montag auf Anraten der Schule und des Kinderpsychiatrischen Dienstes in eine kinderpsychiatrische Klinik gebracht, gleich nach der Schule. Wollte er das? Es war ihm am Montag völlig egal. Also er kam, also ich war völlig aufgelöst und er kam dann auch in das Schulleiterzimmer rein und hat zwar einen auf bedrückt gemacht, aber nicht irgendwie so, also er hat, denke ich mal, gar nicht geschnallt, was er da überhaupt wirklich angestellt hat. Aber gab es denn so etwas Ähnliches irgendwann früher schon mal? Ein Anzeichen, dass er in diese Richtung was versucht zu tun? Versucht zu tun nicht. Also er hat viel schon darüber geredet. Sich umzubringen? Nicht unbedingt sich umzubringen, aber wie es eben halt wäre. Also das allererste Mal war damals gewesen. Was wie wäre? Wenn man tot ist. Ja, sagt der kleine Junge von 10 Jahren. Denkt darüber nach, wie es wohl wäre, wenn man tot ist. Das hat er sogar schon mit 5 was einmal schon getan. Also da war eine ganz blöde Sache. Wir hatten ein Katzenbaby gehabt. Und der hat mit diesem Katzenbaby gespielt und hat irgendwie ziemlich rumgedödelt damit. Und die ist ihm dann runtergefallen und hatte dann gehumpelt. Und wir haben das aber erst auch mal als Eltern nicht so wahrgenommen und sind auch nicht zum Tierarzt gegangen. Erst als das so wirklich ganz schlimm war und die Katze sich gar nicht mehr bewegen konnte. Und dann sind wir zum Tierarzt gegangen und dann konnten wir die Katze eigentlich nur noch einschläfern lassen, weil die einen Hüftgelenken Splitterbruch hatte. Und die Splitter sich dort eben halt schon entzündet hatten. Und da mussten wir die Katze einschlafen. Kurz vorher ist mein Stiefvater gestorben, zu dem er auch eigentlich eine gute Beziehung hatte. Und wir hatten ihn dann eben halt erklärt, Wiska ist jetzt eben halt oben bei Opa und spielt jetzt da. Und da war dann... Da wollte er auch hin. Da wollte er eben halt auch hin. Da war das erste Mal eigentlich für ihn. Wie ist er denn sonst so in den letzten Jahren gewesen? Ist er auch sehr schwierig und im Umgang auch mit dir, dass du das Gefühl hast, du erreichst ihn nicht? Also hier zu Hause gar nicht. Hier zu Hause funktioniert das. Also auch so mit seinen Geschwistern. Er ist zwar recht unruhig, ein flippiger Kerl, aber also nicht, dass er nicht zugänglich ist oder so. Also er akzeptiert hier zu Hause die Regeln und in der Schule ist eigentlich wirklich, wo massiv Probleme auftauchen. Also in der Schule ist von Anfang an eigentlich, dass er so dieser kleine Störenfried, dieser Pausenclown in der Schule ist. Wer hat denn den engeren Kontakt zu dem Jungen? Du oder dein Mann? Ich bin alleinerziehend. Ach so. Gibt es denn einen Vater, der sich um ihn kümmert? Ja, gibt es. Also sogar zwei, also sein leiblicher Vater, und als er 1,5 war, bin ich dann mit meinem zweiten Mann zusammengekommen und der war eigentlich 7 Jahre für ihn da, obwohl sein leiblicher Vater trotzdem mit dem Besuchsrecht und so, das lief auch alles wunderbar. Und vor 2 Jahren habe ich mich auch von seinem Stiefvater. Gibt es denn den Kontakt noch zu seinem leiblichen Vater? Ja, der ist die ganzen Jahre geblieben. Der ist auch jetzt noch. Also sein leiblicher Vater ist am Dienstag auch mit danach dann gleich in die Klinik gekommen. Also der Kontakt ist und besteht auch. Das war Dienstag. Heute ist Donnerstag gewesen. Hast du ihn heute besucht? Ich war Dienstag das letzte Mal da. Heute war vom Jugendamt einer dort zu Besuch gewesen. Warum bist du heute nicht hingegangen? Weil erstmal von dort aus nicht tägliches Besuchsrecht gewünscht wird, dass die Kinder zwischendurch zur Ruhe kommen. Ich kann aber jeden Tag mit ihm telefonieren. Hast du es gemacht? Ja, sicher. Und wie ist er so drauf? Heute zum Beispiel gewesen? Also heute schon ganz gut. Also am Montag kam er noch in so eine geschlossene Abteilung rein. Und Montagabend hatten wir dann auch noch telefoniert, nachdem ich dann nach Hause gegangen bin. Da war er das erste Mal eigentlich so, dass er auch wieder Emotionen gezeigt hat. Also beim Hinbringen in der Klinik war ihm eigentlich völlig alles egal. Ist er zum Beispiel heute, hat er geweint? Hat er gesagt, ich will wieder nach Hause? Nee, er ist jetzt in eine Kinderstation gekommen, hat sich dort eigentlich schon relativ gut eingelebt. So. Ist auch seltsam, ne? Wenn ich so an zurückdenke, ich mit 10, da hätte ich tierisches Heimweh gehabt und wollte nach Hause. Nee, ist gar nicht so extrem. Es ist ein sehr eigenständiger Junge offensichtlich. Ja. Oder will er gar nicht, ist er gar nicht gern zu Hause bei dir? Doch, er ist unwahrscheinlich auch da gesagt. Also es ist ja auch da bei Gesprächen schon rausgekommen, dass es eben halt der ausschlaggebende Punkt, also die, dass es eben halt passiert ist, kein Problem hier zu Hause war. Das ist also wirklich auf die Schule irgendwie zurückzuführen. Sind die beiden anderen Kinder, 4 und 5, sagst du, sind die alt, sind die ähnlich drauf oder sind die ganz anders? Unruhig sind sie eigentlich irgendwie alle. Also ich kann eigentlich jetzt so mit früher Kilian kann ich jetzt keine Vergleiche schließen. Also sind sie eigentlich alle so ziemlich gleich drauf. So, jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, gestern hieß die Sendung Die Macht der Mütter. Eigentlich möchte ich darüber sprechen, über die Ohnmacht der Mütter. Jetzt verstehe ich dich besonders gut, nach dem, was du erzählt hast. Da steht man ja als Erziehungsberechtigter, als Mutter wahrscheinlich vor einem riesen Rätsel. Was mache ich jetzt? Woran liegt es? Wie verhalte ich mich demnächst? Habe ich was falsch gemacht? Wie mache ich es richtig? Und so weiter, ne? Na, die Sache ist, dass er ja auch vom Jugendamt betreut wird durch einen Einzelfallhelfer, durch diese Hyperaktivität und dadurch, dass er eben halt in der Schule... Kriegst du denn parallel dazu auch eine Unterstützung vom Jugendamt oder weiß ich von wem, wie du mit diesem Kind umgehen sollst? Also durch diesen Einzelfallhelfer. Wir haben regelmäßig, dass wir uns auch zusammensetzen. Ah ja. Und mir wurde auch schon der Vorschlag gemacht, dass ich selber für mich persönlich auch Unterstützung hole, weil bei mir in meiner Kindheit und Jugend auch nicht alles so wunderbar gelaufen ist. Ist vielleicht auch kein dummer Vorschlag, ne? Und also wir hatten komischerweise letzte Woche noch darüber uns unterhalten, wo ich noch gesagt habe, ey, hallo, mir geht's gut, ich bin jetzt gerade in eine neue Wohnung gezogen und habe jetzt auch Abstand von meinem Ex-Mann, weil da auch Probleme waren und so. Und mir geht's jetzt wunderbar und ich halte es im Moment nicht für nötig. Also es war wirklich aber noch ich will das hier nicht küchenpsychologisieren, aber vielleicht kann es ja schon auch einen Zusammenhang geben zwischen deinem Verhalten, was du vielleicht gar nicht bewusst und mutwillig machst, und dem Verhalten des Jungen. Und um das zu klären, wäre sicher so seine psychologische Betreuung deiner Person, zumindest vielleicht für eine Zeit. Also jetzt nicht, mit Sicherheit. Ja, finde ich auch, würde ich dir auch dringend zu raten, Sonja. Jetzt muss ich auch erstmal zusehen, so ein bisschen aus meinem... Mach es für dich und mach es für deine Kinder. Ja. Ne? Also das ist ja im doppelten Sinne wertvoll und richtig. Auf alle Fälle, ja. Also gerade jetzt, stehe ich auch so davor. Also ich war ganz glücklich, als ich in die Schule gekommen bin und die mir den Vorschlag gemacht haben, ihn in eine Einrichtung zu bringen. Aber da ist er jetzt nur für eine gewisse Zeit, ne? Ja. Ja, und dann wird er auch irgendwann wieder zu dir kommen. Ja. Ich würde, also ich sag's nochmal jetzt abschließend, nimm es wahr oder tu das, was man dir da auch vielleicht vorgeschlagen hat. Auf alle Fälle jetzt. Ja. So. Möchtest du von meiner Psychologin vielleicht auch noch eine Meinung oder einen Rat hören? Ja. Dann können wir es gerne machen und dann legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Ist in Ordnung. Liebe Sonja, alles Gute. Ja, klar, danke. Tschüss. Dir auch, tschüss. Nicoletta, das klingt aber schön. Nicoletta, 48, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja. Grüß dich. Ich grüße dich auch. Ja, ja, du weißt mein Thema? Nee, ich weiß gar nicht. Ich sehe nur deinen netten Namen. Dann halte ich fest. Ja. Also, pass auf. Ich tue was Gutes an die Menschheit. Ja. Und vor allem an Männer. Was? Du tust was Gutes an für die Männer, Menschen? Was Gutes. Ah, für die Männer. Genau. Du gehst bitte noch näher an den Telefonhörer. Ja, bin ich doch dran. Jetzt ist besser. Ja. Jetzt ist besser. Also, Telefonsex. Telefonsex? Ja, das ist geil, ne? Ja, da tust du was Gutes für die Männer. Genau. Nicoletta ist also eine Telefonsex-Anbieterin. Genau. Nicoletta sitzt zu Hause. Zu Hause. Hat ein Telefon. Genau. Dann höre ich mir die Leute. Ja. Im Karussell. Wie, im Karussell? Ja, das ist so ein Karussell hier, der kann sich einwählen und sein Intro dann sagen. Ja, ja. Und dann schicke ich denen eine Nachricht. Ja. Dann frage ich, okay, beschreib dich mal, wo kommst du her, was machst du, was kann ich für dich tun? Ja. Eigentlich biete ich auch nicht das Gespräch. Ich würde noch ganz, wenn ich bei dir anrufen würde, ne? Ja. Da würde ich sagen, Nicoletta, nennst du dich da auch so? Ich nehme mich dann Nicole. Nicole, also gut, okay, dann würde ich sagen, Nicole, beschreib dich doch mal, Nicole. Ja, also dann sage ich, okay, ich habe dunkelbraune Augen, mittellange Haare, sehe super gut drauf und gut runter. Oh, wie alt bist du, Nicole? 48. 48, das sagst du dann auch so offen? Das sage ich auch. Ah ja. Und das ist ja komisch, dass sogar 28-Jährige, 26-Jährige sich sogar in meine Stimme verlieben. Ja, die wollen die reifen Frauen haben, ne? Ja, und der Hein hat sogar aus Berlin mir 2 Ringe schon, also hat schon gekauft und wird sich verloben. Also, mit dem Alter gehst du ehrlich um. Ja, auch mit den anderen Angaben gerade. Siehst du wirklich so aus, wie du dich gerade beschrieben hast? Ja. Ehrlich? Ja. Hand aufs Herz? Kann nicht lügen. Das ist bei mir, das, was ich sage, auf diese Wege, dann frage ich immer, was suchst du? Da sind natürlich auch Leute, die ehrlich sind, die sehen zwar, die wählen sich ein für Telefonsex, aber die suchen ein nettes Gespräch, ein erotisches Gespräch. Und natürlich sage ich, okay, wie soll es denn jetzt vorgehen? Ich habe gerade Eis gebadet, etwas sekt in meiner Bauchnabel, das prickelt gerade so schön. Aber das stimmt natürlich dann nicht, das stimmt doch. Das stimmt auch? Ja. Ich sehe dich so, eigentlich am Bügelbrett stehen. Dann gehen wir auf die Spielwiese. Aha. Ja, und auf diese Wege grüße ich jemanden, der jetzt dazuhört, in Bonn, über Radio, das ist die Dieter. Ja, so können wir mal kurz zwischendurch machen. Der hat mit mir ein Date auch schon gehabt. Ja, bist du denn, Nicoletta, immer so lassiv angezogen oder manchmal auch im Pulli? Ich muss sagen, also eigentlich bin ich ein Mädchen, sag ich mal, die sich ganz frei bewegen muss. Also zu Hause, wie gesagt, wenn ich bade, nur was Leichtes, ein Bademantel. Und natürlich, wenn die gerne auch meine sagen, ich bin jetzt auf dem Bett und ich bin nackt, oder wenn einer sagt, ich bin angezogen, sagt sie, ja, dann versuch jetzt, dich zu entspannen, ich ziehe dich jetzt aus. Und das stimmt dann wirklich? Ja, das stimmt auch. Ehrlich, glaube ich nicht. Doch. Wir haben schon so viele Mädels erzählt, die das auch machen, die sagen, wir sitzen völlig in Jeans oder in der Jogginghose da und spielen das Ganze. Nee, das ist dann eben eine Sache, also das wird ja sonst bei mir eine lange Nase wachsen. Ich bin halt unheimlich ehrlich und offener Mensch, also offen wie ein Buch. Das heißt, du machst wirklich, du bist eine ehrliche Nicole. Wenn ich jetzt sage, ich liege hier nur mit einem kurzen Oberteil und habe nichts an. Ist das denn wirklich auch im das Moment so? Das ist wirklich wahr, Domian, Jürgen. Ja, wir haben nämlich ein paar Mal über andere Themen gesprochen. Aber ich bin jetzt seit einem Jahr Single und suche ich nur die Liebe meines Lebens. Vielleicht habe ich ihn auch schon gefunden. Also, dann ist das kein Problem. Wenn du Single bist, dann kann man das machen. Genau. Wie lange machst du denn das Telefon? Das Schöne daran ist, wenn ich einen guten Gesprächspartner habe, der mich wirklich verwöhnt und mich streichelt, Ohrläppchen, Hals, Nacken und dann im Busen, und dann mischt er natürlich ein bisschen tiefer, dann lasse ich mir natürlich Zeit. Weil du natürlich was verdienen willst. Nee, ich verdiene ja nichts daran. Wie bitte? Du verdienst nichts daran? Ich mache das im Moment bei meiner Freundin. Ich habe ja so ein, wie heißt das, ein Telefon, schon seit ein paar Jahren. Und sie hatte, ich meine, wenn man es jetzt prozentuell sieht, von 0 bis auf 100, wenn die dran ist, hat die höchstens 30-40%. Ja. Und dann hat sie mir natürlich angeboten, häufiger zu kommen. Die Anschaltquote waren von 94-97%. Und das ist natürlich massiv. Verstehe ich alles nicht. Also im Klartext heißt das, du kriegst kein Geld dafür, wenn du das Nein, machst? Nein, das geht bei ihr auf dem Konto, weil sie hat sich da angemeldet. Ja, und warum zahlt die dir das dann nicht aus? Ja gut, ich meine eine Flasche Shampoo und packen Zigaretten. Ach, dann machst du das wirklich nur so für dich zum Spaß? Nee, ich mache das nur aus Spaß. So, dann verstehe ich das natürlich auch, dass du so real wirklich mitmachst auch. Ja. Das machst du dann aber auch nicht so oft, ne? Ich muss sagen, ich habe jemanden 6 Stunden auf der Line gehabt. Mhm. 6 Stunden, mein Ohr war richtig wund danach. Aber wenn du so offensichtlich so gut bist und die Leute so interessiert machen kannst. Ich habe eine wahnsinnig lange Warteschleife, ich habe dann Nachrichten gekriegt. Ja, aber dann Nicoletta, dann könntest du doch das so richtig anmelden, dass du da auch Geld bei verdienst. Das wollte ich mir jetzt wirklich überlegen. Ja. Und sie sagt auch, wenn wir das ja machen bei ihr zu Hause, ich meine, es gibt ja genug Callcenter und so weiter, aber wenn ich das Gewerbe anmelde, sag ich mal ganz ehrlich, also wenn ich jemanden finde, den das nicht stört, dann sehe ich jetzt für den anderen stöhnen, sag ich mal, dann würde ich das weitermachen. Ja. Also du meinst, wenn du jemanden findest, du meinst, wenn du einen Mann findest? Ich auf diesem Wege, genau, weil ich habe mich eingeschaltet, ich war neugierig, als ich bei ihr war, und da habe ich gesagt, komm, du mit deiner Migräne, leg dich hin, ich lasse mich zeigen, also, wie das geht. Und ich muss sagen, die mögen meine Stimme, die mögen mein Nachtsein. Mhm. Also ich merke, dass man kann das also sagen, so eine Hobby-Telefonsex-Anbieterin bist du. Genau. Noch, das kann sich alles ändern. Wie lange machst du das schon? Bitte? Wie lange machst du das schon? Das sind jetzt 2 Monate. Ach so, das ist alles noch ganz frisch. Ja. Das ist alles ganz frisch. Also ich habe viel davon gehört. Machst du denn, bist du noch berufstätig auch nebenher? Ich bin Lehrerin. Lehrerin? Fremdsprachlehrerin. Ah ja. Ich bin Mutter, ich habe 3 Söhne großgezogen und wie gesagt, seit einem Jahr wieder alleine. Ja. Vielleicht finde ich den Prinz mit dem Prinzenbauer. Ja, vielleicht findest du ihn auf diesem Wege. Ich würde es dir sehr wünschen. Und wenn du ihn nicht wünschst, wenn du ihn nicht findest, dann wünsche ich dir das, dass du das halt auch professionell machst und auch ein bisschen Kohle dabei verdienst. Wäre ja auch völlig in Ordnung. Rufst du mich dann auch an? Ob ich dich anrufen würde? Ich telefoniere ja so viel, ich komme ja gar nicht mehr sonst zum Telefon. Liebe Nicoletta, ich wünsche dir viel Erfolg und alles Gute. Okay. Wiederhören. Danke. Tschüss. Ciao, ciao. Anne ist hier. Die ist 15. Hallo, Anne. Ja, hallo. Hallo, Anne. Noch nicht müde? Ein bisschen. Mensch, du musst doch wahrscheinlich morgen früh aufstehen in die Schule, oder? Nein, wir haben Ferien. Ihr habt Ferien? Ja. Jetzt, um die Zeit, sind das Skiferien oder sowas, Winterferien? Ja, das sind Winterferien. Aus welchem Bundesland kommst du? Ja, ich wohne in Halle. Ach, in Halle, genau, da gibt es was. Da gibt's was. Anne, warum rufst du an? Ja, ich bin mit meinem Freund seit 3 Monaten zusammen. Mhm. Und ich bin noch Jungfrau. Ja. Und er möchte unbedingt mit mir schlafen. Macht er denn schon Druck? Ja, der macht richtig Druck. Der drängt mich richtig, ja, wann schlafen miteinander und so. Und ich sage ihm auch immer, dass ich noch Jungfrau bin und ich möchte halt zum richtigen Zeitpunkt, das muss halt richtig schön sein. Und ich habe auch Angst davor, dass es weh tut. Ja, genau. Und er sagt halt immer, ach, es tut nicht weh und ich mache ganz vorsichtig und so. Und er möchte auch nicht mit Kondom schlafen und ich nehme noch keine Pille und so. Und wie alt ist denn dein Freund? Der ist 17. 17? Mhm. Ja. Der hat schon Erfahrungen? Ja, der hat schon Erfahrungen. Mhm. Wie weit geht denn so eure Sexualität? Macht ihr Petting schon? Ja, wir machen Petting. Das macht ihr schon? Weiter nicht. Aber immerhin, das ist ja auch schon eine ganze Menge. Ja. Mhm. Ja, aber wenn wir halt dann Petting machen und da wird dann halt immer mehr, dann block ich halt ab. Mhm. Und er ist halt immer sauer auf mich. Aber ich möchte das halt noch nicht. Er muss mich halt auch verstehen. Ja. Bin ich absolut deiner Meinung, Anne? Möchte ich das richtig unterstreichen, dass du das Richtige machst. Nach 3 Monaten muss das noch nicht sein, dass ihr miteinander schlaft. Hm. Und es muss erst dann sein, oder sollte erst dann sein, wenn beide es wirklich wollen. Sprich, wenn du es auch wirklich willst. Ja. Und wenn es dann passiert, dann sollte es wirklich unbedingt mit Kondom passieren. Ja. Einmal der Verhütung wegen und einmal auch des Schutzes wegen. Ja, das Kondom schützt ja auch nun vor zahlreichen Krankheiten, Geschlechtskrankheiten bis hin zu AIDS und Hepatitis C und sehr schlimmen Krankheiten. Finde ich auch nicht so nett von deinem Freund, muss ich ehrlich sagen, dass er dich da so unter Druck setzt. Du bist nun mal jünger und dein Standpunkt ist völlig nachvollziehbar, finde ich richtig. Und er war auch letztens in der Diskothek und er hat halt jemanden kennengelernt und die haben sich auch halt öfters getroffen. Das hat mir halt sein Kumpel erzählt. Also ein Mädchen kennengelernt? Ja, und er hat die auch irgendwie mit nach Hause genommen. Aber ich weiß halt nicht, was passiert ist und sie wissen es auch nicht. Echt, er hat die mit nach Hause genommen? Ja, und ich habe Angst, dass er halt fremd gegangen ist, weißt du? Weil ich lasse ihn ja nicht ran, das möchte ich nicht mit ihm schlafen. Mhm. Also, das ist auch noch kein Grund und keine Rechtfertigung dafür, fremd zu gehen, wenn du noch nicht so weit bist. Ja, weißt du? Bin auch noch ziemlich jung, ich bin gerade mal 15 Jahre. Also. So, und ich finde, wenn der dich wirklich lieb hat, dann ist er auch bereit zu warten. Und wenn er ein Jahr wartet, das ist dann auch egal. Oder vielleicht auch noch länger. Das Allerwichtigste ist, dass beide das tun, was beide wirklich wollen. Ja, das ist auch mein erster richtiger Freund und ich habe ihn auch ganz doll lieb und ich möchte ihn auch nicht verlieren. Ja, aber du darfst einen Fehler nicht machen, Anne. Ja, ich darf halt nicht... Nee, nein, genau. Genau, du darfst nicht nur, weil du ihn lieb hast und weil du ihm was Gutes tun willst und um ihn nicht zu enttäuschen, darfst du nicht Ja sagen. Du darfst erst dann Ja sagen, wenn du das Gefühl hast, ich habe auch richtig Lust und möchte das. Genau. Da musst du jetzt wirklich auch hart bleiben. Selbst auf die Gefahr hin, dass das Ganze vielleicht kaputt geht. Aber dann ist es auch richtig, dass es kaputt geht. Dann ist er nämlich nicht der Richtige. Wenn er deshalb dich gehen lässt, hat er dich auch nicht wirklich lieb. Bin ich ganz sicher. Wenn er dich lieb hat, dann sagt er, okay, wir machen Petting, das ist ja auch schon mal schön, und dann warten wir halt noch ein bisschen. Da würde ich sagen, bleib mal auf jeden Fall bei deiner Haltung, bei deiner Meinung. Ja. Ne? Und lass da nichts Schlimmes passieren, was du nicht möchtest. Ja. Ne? Und ich habe ihn ja auch schon drauf angesprochen, was nun halt war mit dem Mädchen, was er hat gesagt, da ist halt nichts passiert, aber ich verstehe es nicht, weil er kann ja nicht mit mir schlafen, warum sollte er eine mit nach Hause nehmen? Das ist halt für mich irgendwie komisch. Ja, klar, an deiner Stelle wäre ich da auch skeptisch, was da passiert ist. wenn er sie mit nach Hause genommen hat. Wohnt er denn noch bei seinen Eltern oder hat er schon eine Wohnung oder so? Nein, der wohnt noch bei seinen Eltern. Na gut, er kann sie vielleicht auch so mit nach Hause genommen haben, aber ich wäre auch misstrauisch an deiner Stelle. Hm. Gut, wenn er jetzt gesagt hätte, es ist nichts gelaufen, dann wollen wir ihm erstmal glauben. Hm. Aber seine Freunde haben mir auch erzählt, in seiner früheren Beziehung ist er auch öfter fremdgegangen. Aha. Also Vorsicht ist geboten, ne? Ich sag mir mal, wer es einmal macht, der macht doch immer wieder. Das denke ich auch, Anne. Das denke ich auch. Und vor allen Dingen, wenn der so zappelig ist und schon unruhig ist, dass er nicht an dich ran darf, richtig? Also sei mal sehr, sehr wachsam. Und wenn dir das alles ein bisschen zu überrumpelt abläuft, dann ist er nicht der Richtige. Und dann kommt doch sicher bald in der nächsten Zeit ein anderer netter Junge. Hm. Ne? Also, Anne. Dann sage ich jetzt schöne Grüße nach Halle, hier aus Köln, von Köln aus. Ja, okay. Dann schöne Grüße zurück. Dankeschön. Wie lange habt ihr noch Ferien? Diese Woche oder nächste auch noch? Nee, nur noch diese Woche. Diese Woche. Und hattet dann eine Woche oder zwei Wochen? Ja, anderthalb Wochen hatten wir. Super, das war wirklich schön. Mhm. Liebe Anne, also, ja. Lass dir Zeit und lass dich nicht unter Druck setzen. Okay. Alles Liebe, tschüss. Tschüss. Das war die Anne. Und jetzt kommt hier die Lili. Hallo Lili. Hallo. 42. Ja, ganz genau. Ich bin 42 Jahre alt. Und was geht's bei dir, Lili? Und zwar geht es mir um das Thema, was du gestern in deiner Sendung hattest. Die Mütter. Genau, die Macht der Mütter. Wobei ich immer wieder überlege, ob es nur die Macht der Mütter ist oder auch manchmal so die Macht der Menschen allgemein. Mhm. Ich will dir sagen, also ich bin von meinem 8. bis zu meinem 17. Lebensjahr von dem damaligen Lebensgefährten meiner Mutter vergewaltigt worden. Ich habe noch 3 Geschwister, die sind wohl auch leicht angegangen worden. Mhm. Es hat mit 17 eine Adoption gegeben. Das Kind kommt aus diesem Missbrauch und meine Mutter hat mich damals... Moment, wer ist mit 17 adoptiert worden? Du? Nein, ich bin nicht adoptiert worden, sondern das Kind, das Missbrauchskind. Das heißt, Vergewaltigungskind ist zur Adoption freigegeben worden. Das heißt, worden. Du hast ein Kind bekommen? Ganz genau. Von diesem Lebensgefährten? Ganz genau. Ja. Ja. Und damals im Krankenhaus, meine Mutter hat mich noch begleitet, immer so unter der Prämisse, sie weiß von nichts. Ich habe das nie erzählt, also ich selber habe da nicht drüber gesprochen, von wem das Kind ist, hat sie mich dann sitzen lassen, wegen einem anderen Mann, den sie in irgendeiner Kur XYZ kennengelernt hat. Was heißt sitzen lassen? In der Klinik sitzen lassen? In der Klinik, ja, genau. Also sie hat dich in dieser schweren Situation alleine gelassen? Ja, ganz genau. Mhm. Und wenn das nicht klar war, offiziell nicht war, dass das ein Kind aus einer Vergewaltigung war, warum hat man es dann zur Adoption freigegeben? Meine Mutter hat mich während der Schwangerschaft bedrängt, dass es keine andere Möglichkeit gibt. Und du musst dir das so vorstellen, ein Kind, das über Jahre missbraucht, ich mag dieses Wort missbraucht nicht mehr hören, vergewaltigt wird, mit 14 einen Abbruch erlebt, einen Schwangerschaftsabbruch, mit 15 einen Schwangerschaftsabbruch erlebt. Der hat keinen, also ich habe keinen eigenen Willen gehabt und keinen eigenen Körper. Und ich habe das gemacht, was mir die Mutter damals gesagt hat. Jetzt halte ich das mal fest, weil das ist gerade so untergegangen. Das ist ja, das müssen wir jetzt nochmal sagen, weil es ja wirklich so hochdramatisch ist. Du bist von deinem 8. Lebensjahr bis zu deinem 17. Lebensjahr von dem Lebensgefährten deiner Mutter vergewaltigt worden. Ja. Über einen so extrem langen Zeitraum. Ja. Wie oft ist das im Monat passiert? Fast täglich. Fast täglich. Mhm. Und du wirfst deiner Mutter vor, dass sie die Augen zugemacht hat? Ganz genau. Letztendlich hätte sie es merken müssen. Ja. Und ich werfe ihr erst bis heute vor. Ich hatte lange eine super Distanz zu dieser Frau. Mhm. Ich habe mich ihr genähert durch einen Umzug, den sie gemacht hat. Sie war in Deutschlands Süden gewohnt, eine Zeit lang ist zurückgekommen in unser Sendegebiet. Mhm. Und ist in eine Ehe gegangen. Ja. Und das kam mir alles so relativ normal vor und habe mich da ganz vorsichtig, weil meine Geschwister auch dahin gegangen sind, habe ich mich da auch genähert. Aber niemals meiner Mutter selber, weil ich habe überhaupt keine Emotion für sie. Also nichts mit Liebhaben oder gerne haben. Ich mag sie eigentlich nicht. Aber du hast sie irgendwann konfrontiert mit dem Vorwurf? Ich habe sie nicht direkt, also ich persönlich habe sie nicht konfrontiert. Sie hat erfahren, dass ich zwischendurch mal eine Therapie gemacht habe. Mhm. Es war der Versuch einer Therapie, oder es war eine Therapie, die auch abgeschlossen wurde, mit welchem Ergebnis auch immer. Warum hast du sie nicht konfrontiert? Ich habe es versucht. Sie ist schneller gewesen. Sie hat mich konfrontiert. Ach. Sie ist irgendwann auf mich zugekommen und hat mich angeschrien, warum ich dann in Therapie gehen würde und dass sie das sowas auch erlebt hätte und dass man das doch, dass das die Vergangenheit ist und dass die zu ruhen hat. Also da hat sie quasi, sie hat zwei Informationen in dem Satz gesagt. Einmal hat sie es zugegeben, dass sie es wusste, und sie hat gesagt, dass sie so etwas selbst erlebt hat früher. Ja, genau. Wie hast du darauf reagiert? Konntest du da reagieren? Ja, das ist ja das. Das ist ja diese Macht, diese Ohnmacht, die ich empfunden habe. Dieses, ich habe mich ich habe sie geschubst und bin damals auf diese Tür rausgegangen und habe mich dann erstmal Jahre nicht mehr irgendwie gemeldet. Mhm. Ich weiß auch nicht, dieser Kontakt, den ich jetzt. Sie lebt also noch. Sie lebt noch. Wie alt ist sie jetzt? Oh mein Gott, sie ist weit über 60. Ich kann keine Daten behalten. Ja. Also ich bin ein bisschen, da habe ich immer Schwierigkeiten mit. Wie sieht der Kontakt aktuell aus? Der Kontakt sieht aktuell so aus. Ich bin ich bin arbeitslos gewesen voriges Jahr und da hat mein jetziger angeheirateter Stiefvater mir ein bisschen Hilfe angeboten und darüber haben wir dann wieder Kontakt bekommen. Was heißt Kontakt? Irgendwie. Ja, was heißt das? Verkehrt ihr so ab und zu miteinander? Ja, ganz, ja genau. Geht das überhaupt? Kannst du mit der überhaupt normal verkehren? Nein, überhaupt Nein. nicht. Das stelle ich mir auch ungeheuer schwierig vor. Dieser Mann, der dir das angetan hat, lebt der noch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob der noch lebt. Gab es damals Überlegungen, den anzuzeigen? Ich habe zwischendurch immer wieder Überlegungen gehabt. Ich habe zwischendurch immer wieder gedacht. Aber ich habe ja noch drei Geschwister. Und diese drei Geschwister, die leiden auch darunter. Und ich habe irgendwie nie die Kraft gehabt, das wirklich richtig zu outen, so richtig präsent zu machen. Das heißt, du hast mit den Geschwistern nie richtig darüber geredet? Mit denen ja. Aber denen ja? Ja, und die reagieren auch alle verstört darauf. Die haben auch alle irgendwie Angst. Es ist immer so, man fühlt sich in die letzte Ecke seines Seins gedrängt. Ich fühle mich irgendwie, ich komme aus diesem, weiß ich nicht, ist das ein Gefühl, ich weiß gar nicht, was das für ein Gefühl ist. Das ist ein totales Gefühl der Ohnmacht. Mhm. Die anderen Geschwister, wie alt sind die? Die sind jeweils zwei Jahre jünger. Also auch Mädels? Wie die Orgel sagt. Nein, das sind ein Mädchen und zwei Jungen. Ach so. Mhm. Und du hältst es für möglich, dass da auch damals was passiert ist? Ja, aber natürlich. Bist nicht ganz auch bei den Jungs? Auch bei den Jungs. Auch bei den Jungs. Bin ich fest von überzeugt. Weißt du, wo dieses Schwein heute lebt? Wo? Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Mhm. Nein. Aber was ich im Endeffekt schrecklich finde, ist, jetzt die aktuelle Situation sieht so aus, dass sie wohl Konflikte in ihrer Ehe hat und der Mann hat zwei Söhne mit in die Ehe gebracht und einem habe ich mich vor zwei Jahren genähert. Das heißt, wir haben öfter mal was zusammen unternommen und dann haben wir uns auch mal etwas intensiver unterhalten und ich halte mich für völlig beziehungsunfähig. Also ich bin sehr beziehungsgestört, habe massive Ängste bis heute, kriege aber meinen Alltag gut bewältigt. Habe auch eine Tochter. Ja, das wollte ich gerade fragen. Ja. Wenn man so etwas erlebt hat, was sich ein normaler Mensch nicht vorstellen kann. Ja. Das kann man sich nicht vorstellen. Was ihr, die ihr sowas erlebt habt und was du da erlebt hast, was da in einem vorgeht. Ja. Wenn man das hinter sich hat, kann man da auch eine Sexualität irgendwann nochmal genießen? Das ist das große Problem. Also ich habe Beziehungen geführt und bin auch jetzt aktuell eigentlich verliebt. Und auch so von der Sexualität her, wir leben sie. Und es geht nur bis zu einem gewissen Punkt. Also ich kann nicht, ich bin nicht orgasmusfähig mit einem Mann. Überhaupt nicht. Und ich leide da auch ein bisschen drunter. Also, ich denke mal, wenn du so frei auswählen könntest, würdest du wahrscheinlich gar keine Sexualität praktizieren, oder? Nein, überhaupt nicht. In meiner Vorstellung ist das immer jemand, der eigentlich in einem anderen Verhältnis zu mir steht. Lass uns nochmal auf die Mutter zurückkommen. Ja. Nun ist die in deiner Umgebung. Ja. Ihr seht euch ab und zu mal. Ja. Wie würdest du deine Emotion zu ihr heute beschreiben? Also ich habe neuerdings, jetzt habe ich Wut. Also jetzt reicht's mir. Ja. Halt durch so eine aktuelle Situation, da ist das Thema wieder aufgekommen. Ich habe meinem neuen Stiefel, also diesem angeheirateten Mann, nichts zu erzählen. Ich weiß gar nicht, wieso das so akut war. Sie hat wohl Ängste, weil ich mich dem Sohn genähert habe und weil wir uns ein bisschen unterhalten haben über Beziehungsunfähigkeit. Und ich gesagt habe, ich kann das nicht. Ich habe eine völlig gruselige Kindheit hinter mir. Also wir sind da gar nicht so intensiv drauf eingegangen. Also sie hat Angst, dass du das da erzählst? Ganz genau, ja. Und ich will einfach nicht mehr. Mir bleibt die Luft weg. Ich habe wieder Atembeklemmungen. Und warum überhaupt hast du diesen Kontakt noch mit ihr? Du könntest sie noch wirklich gänzlich abbrechen. Ich, das wäre, ja genau, das ist das, was ich überlege. Ich weiß es nicht. Als wäre ich derjenige, der so im Mittelpunkt steht, jetzt so eine Lebenslüge weiter aufrechtzuerhalten. Aber ich leide darunter. Ich fühle mich überhaupt nicht angenommen. Ich fühle mich auch von meinen Geschwistern jetzt nicht mehr angenommen. Und ich muss langsam lernen, Position zu beziehen. Mhm. So für mich, ich sehe mich gar nicht immer so als Opfer. Das ist das Problem an der Sache. Meine Umwelt, meine direkte Umwelt spiegelt mir immer, du bist schuld und du hältst den Mund. So, und das hat mich so krank gemacht in meinem Leben schon, so krank, dass ich kann jetzt nicht mehr. Also ich möchte, ich wollte dich wirklich fragen, du wirkst immer so wie klares Wasser, was soll ich jetzt tun? Ich würde am liebsten wirklich mal richtig aufräumen. Dahin gehen, mir meine Mutter schnappen und sagen, Mama, du kannst mich mal. Ich rede mit dem ich sprechen möchte. Und wenn ich meine, ich möchte darüber reden, weil es wichtig ist, weil es hatte ja auch einen Zusammenhang, warum ich da ein bisschen was erzählt habe, dann tue ich das, weil ich kann mich nicht komplett ablehnen. Ich kann das nicht immer nur ablehnen. Kurze Zwischenfrage, es hat einen Zusammenhang, dass du da ein bisschen was erzählt hast. Was war das? Ja, diese Annäherung an diesen Sohn von meinem, von diesem Mann meiner Mutter, der irgendwie, wir haben uns halt über Beziehungen unterhalten und ich habe gesagt, ich kann keine Beziehung führen. So, dann hat er ein bisschen gebohrt und der ist auch ein Mensch, der eigentlich intellektuell, also der eigentlich auch so ein bisschen sehr sensibel ist, der auch im Frühjahr ein gestörtes Verhältnis zu seiner Mutter hatte oder überhaupt so da. Wir haben uns halt über die Familienprobleme. Ich verstehe, das war der Hinweis in diese Richtung. So, jetzt hast du mich gerade gefragt, du würdest gerne meine Meinung hören. Ja, ich würde gerne wissen, was da ich wirklich, ich stehe so wie im Prinzip, Lilly, im Prinzip hast du mir alles vorweggenommen, in dem, was du gerade formuliert hast. Am liebsten würde ich mal auf den Tisch hauen und da aufräumen und ihr das alles so sagen. Ja, ja, dann verdammt, dann mach es, Lili. Dann mach genau das, wo dir der Sinn jetzt nachsteht. Mhm. Ohne Rücksicht auf irgendetwas. Das ist dein Recht nach all dem, was hinter dir liegt und was die Frau dir auch angetan hat. Ja, das denke ich auch. Die trägt eine so große Schuld und die wird nicht geringer, die Schuld, weil sie selbst Opfer ist. Ja, ganz genau. Nein, da lasse ich mich gar nicht drauf ein. Also es gibt viele Menschen, die auch schlimmste Dinge haben ertragen müssen und Opfer sind, die sich dann aufrichtig später in ihrem Leben verhalten haben. Gerade weil sie Opfer war und wusste, was für eine Hölle das ist, hätte sie dazwischen gehen müssen. Ja. Nicht? Mach das, wonach dir jetzt ist. Mach das, wie du es gerade formuliert hast. Okay, dann, also ich denke auch, ich werde es tun. Ich habe immer in der Therapie gesagt, die Vergewaltigungen sind nicht so schlimm wie der Verrat meiner Mutter. Mhm, ja. Weil das darunter leide ich heute richtig. Geh zu ihr. Mhm, dann werde ich das auch wirklich mal machen. Alles Gute und viel Kraft dafür, Lili. Ja, ich danke dir, Domian. Ja, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 5050, hier ist Radio 1 Live mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben eine freie Themennacht und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann ran ans Telefon, telefoniert, ruft an oder versucht zu mailen oder faxt, Mail, Adresse domian@wdr.de und Faxnummer 0800 220 50 51. Renate, schönen guten Morgen, 42. Ja, guten Morgen. Ja, hallo Renate, schön, dass du da bist. Ja, um was geht's denn bei um was geht's denn bei dir? Ja, es geht also um das Thema von gestern. Ja. Ich habe also auch sehr unter meiner Mutter gelitten. Ja. Sollte nicht auf der Welt sein. Bitte? Ich sollte überhaupt nicht auf der Welt sein. Ach, ein unerwünschter Mensch. Ganz genau. Oh. Mhm. Meine Eltern waren beide zu dem Zeitpunkt 41 Jahre. Ja. So dieser schöne Nachzügler. Ja. Ich habe noch eine Halbschwester. Mhm. Die habe ich im Jahr 2000 erst kennengelernt. Ja. Die ist jetzt 60. Mhm. Und ein Halbbruder. Von meiner Mutter, der erste Mann, ist im Krieg umgekommen. Mhm. Und habe noch ein von beiden Elternteilen einen Bruder. Mhm. Die auch alle älter sind, ne? Ja, genau, der ist 51. Du bist die Kleine. Genau. Ja. Mhm. Und es war wirklich der Hammer. Wo ich mich dran zurückerinnern kann, da war ich so 3-4 Jahre alt. Ja. Und früher war das ja so, dass dann samstags dieser sogenannte große Badetag war. Ja. Saß in der Küche in der Zinkwanne. Ja. Und mein Vater meinte, komm jetzt da raus. Und ich möchte nicht, ich will nicht. Dann hat er mich so, wie ich war, nackend genommen, hat mich im Keller gebracht, in der Räucherkammer gesperrt, so groß wie ein Kühlschrank vielleicht heute, über langen Zeitraum, mich dann irgendwann rausgeholt. Also es ist so ein Räucherschrank, ne? Ja, genau. Und man kann sich das vorstellen wie ein großer Kühlschrank, ne? Ja, genau. Wo man aber ein kleines Kind gut reinstecken kann, ne? Ja. Was und natürlich für ein kleines Kind das Grauen schlechthin ist, ne? Und das ist heute noch so, dass ich also keine Tür zumachen kann, dass ich also Beklemmung kriege, ich kann in keinem geschlossenen Raum schlafen. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Wenn wir keinen Besuch haben, so Toilette oder so, lasse ich dann auch so ein Stück offen. Der Vater hat das getan. Ja. Aber die Mutter hat es mit angesehen. Ja. Ja. Wie oft ist sowas vorgekommen? Das war dann so, dass mit diesem Räucherkammer, dann ist es passiert, meine Mutter hat meinen Bruder also immer vorgezogen. Die hat dann auch zum Beispiel beim Essen das Kotelett den Knochen abgetrennt. Mhm. Den durfte ich dann absuchen und mein Bruder kriegte das Fleisch. Mhm. Mhm. Wie schlimm. Mein Vater hat immer getrunken, mindestens eine Flasche Schnaps am Tag. Eine Flasche Schnaps? Ja, und zwar Kraftfahrer vom Beruf. Wie alt ist der geworden? Der ist 66 geworden. Mhm. Mhm. Und meine Eltern haben sich nach 35 Jahren Ehe scheiden lassen. Das heißt also, die Mutter hat dich massiv benachteiligt gegenüber den anderen Kindern. Ja, immer. Der Vater hat schlimme Sachen mit dir gemacht, beispielsweise das Einsperren in diese Kammer. Ja, und dann hat er mir mit 8, 9 Jahren gesagt, meine Mutter hat in der Schwangerschaft sehr viel Kontage angenommen. Mhm. Und dann meinte er dann, hättest du irgendwelche Schäden, wärst du ein Krüppel gewesen, ich hätte dich so, wie du rausgekommen bist, an eine Wand geklatscht. Mhm. Das war dann mir mal irgendwann im Keller, da war ich so fertig drüber. Mhm. Und dann auch so Sprüche, ja, Entschuldigung, das geht jetzt nicht gegen dich. Er hat dann gesagt, ja, Homosexuelle und auch Behinderte wären wir alle auf eine Gaskammer gekommen. Mhm. Mit solchen Sprüchen bin ich groß geworden. Mhm. Und die Mutter stand immer daneben? Oder immer. Und hat jetzt auch gesagt, sowas? Ja, und hat egal, was ich gemacht habe. Hat sie dich auch geschlagen? Ja, ich habe es auch mit so einem dicken Kabel gekriegt, über den Rücken drüber. Mhm. Also hat dann auch versucht, mir das Leben zu nehmen. Als Kind? Ja, so als 14-, 15-Jähriger. Und danach wurde es wahrscheinlich noch schlimmer, ne? Ja, dann bin ich auch von zu Hause weggelaufen. Wie lange warst du denn überhaupt zu Hause? Ich bin mit 19 ausgezogen, also mit dann Polizei. Mhm. Mhm. Lebt deine Mutter noch? Ja. Die lebt noch? Ja, die haben aber seit 5 Jahren keinen Kontakt mehr. Ist wahrscheinlich eine sehr alte Dame jetzt, ne? Ja, 84. 84, ja. Seit 5 Jahren keinen Kontakt mehr. Ja, was mir für meine Kinder eigentlich leid tut. Mhm. Gab es denn mal, als du dann erwachsener und auch selbstbewusster wurdest, mal eine richtige, heftige Auseinandersetzung? Hast dir das vorgeworfen alles? Ja, ich habe ihr das gesagt und sie fand das aber irgendwie alles lachhaft und ja, sie hatte recht, so wie immer. Mhm. Ich konnte ruhig irgendwas sagen, ich hatte nie recht. Mhm. Ich bin, so wie man das so schön sagt, das kleine dumme Blag geblieben. Das heißt, da kam nie mal eine Entschuldigung, nie mal ein Wort, ja, Mädchen, im Prinzip hast du recht und es tut mir leid, gar nichts. Gar nichts, gar überhaupt nichts. Nicht. Auch nicht, ich hab dich lieb oder... Auch nicht als Kind, dass sie dich mal in den Arm genommen hat, dass du geschmust hast mit ihr? Nein. Oder gar nichts. Da hatte ich meine Oma, die leider gestorben ist, von meinem Stiefbruder, die Mutter, und dann hat sie mir gesagt, das ist nicht deine Oma. Mhm. Die Frau war gut zu dir? Die war sehr gut. Mhm. Und ich habe heute noch, ich habe einen Teddybär von ihr gekriegt zum ersten Geburtstag. Mhm. Der hat hier einen Ehrenplatz. Und wenn es ganz schlimm wird, auch heute noch, dann nehme ich den und rede mit dem. Mhm. Jetzt hast du keinen Kontakt mehr zu deiner Mutter. Du sagst, dir tut es eigentlich nur wegen deiner Kinder leid. Ja. Aber dir selbst ist es recht so, oder? Mir ist es recht so, obwohl es ein sehr komisches Gefühl ist. Mhm. Und ich habe es probiert, ja auch ihr die Meinung zu sagen und sie hat nur abgeblockt. Mhm. Da finde ich jetzt aber auch, muss ich dir sagen, Renate, richtig, dass du dann einen Schlussstrich gezogen hast. Und wenn sie so uneinsichtig ist und nach so schlimmen Sachen nicht mal im Alter die Größe hat, weil man kann ja immer schlimme Fehler im Leben machen, aber dann so starrsinnig im Alter zu sein, dann hat sie es aber wirklich auch nicht anders verdient. Ich sag, und ich bin mit 15, also fast 16 von zu Hause weggelaufen. Mhm. Bin zu Elferkreise gekommen, bin dann auch zu allen möglichen Sachen gezwungen worden. Ach, das kam dann auch noch dazu? Das auch. Ja, und dann danach nach Hause, das war das Allerschlimmste. Das heißt, die wussten das, was da passiert war? Ja, mein Vater hat mich durch die Boulevardpresse suchen lassen. Da warst du natürlich völlig unten durch bei denen, ne? Ja, genau. Und dann hieß es nur du, Nutte. Und ich habe auch von Anfang an meinem Mann das gesagt. Und es war auch gut, es wäre dann auch, sie hätte ihm das dann prüfen aufs Brot geschmiert. Ja. Wie viele Kinder hast du? 3. 3 Kinder. Wie alt sind die? 20, ja. 17 und 14. Ja. Wenn man so eine schlechte Kindheit hatte wie du, ja. Was lernt man daraus für die eigenen Kinder? Dass man, also von mir aus jetzt, ich möchte also alles geben an Liebe. Mhm. Ich bin also so, ich, wenn ich könnte, möchte ich ein altes Haus haben und alle Jugendlichen aufnehmen. Mhm. Weil ich habe meine Nichte, mein Neffe, die ist also 20, meine Nichte, mein Neffe ist 18. Mhm. Und das sind auch so Sorgenkinder. Mhm. Da ist die Mama weggegangen. Und die möchte ich also so, wenn das gehen würde, alle zu mir nehmen. Mhm. Und diese ganze Kälte, die so herrscht, dass keiner mehr für einen anderen Zeit hat. Und das möchtest du schon, wie, da möchtest du gegenwirken. Ja, das tut mir wahnsinnig weh. Und auf der anderen Seite habe ich Lebensunlust, dass ich nicht mehr will. Das war alles so viel. Und das ist dieser Tunnel, der sich da so auftut bei mir immer. Ja. Ich habe es ist so oft, dass ich dann hier sitze, fange an zu heulen. Und ja, das ist wahrscheinlich auch nie so aufgearbeitet worden in einer Therapie oder so, ne? Ich habe mal Gespräche geführt, aber die sind leider nicht. Nicht dahin geführt, wo sie ihn führen sollten. Ja, ich glaube auch, dass man sowas sein Leben lang mit sich rumträgt und es immer wieder irgendwie hochkocht oder man hat dann so eine, es blitzt dann so eine Erinnerung hoch von früher und so weiter, ne? Dass es eigentlich immer da ist. Ja, und ich sage, es ist heute so wirklich so, dass ich dann immer sehe, wenn Kinder auf die Straße, wenn die einen Schlag so mitkriegen, so eben so nebenbei, das kocht dann bei mir. Ja. Als dein Vater gestorben ist. Ja. Warst du da froh? Ja. Warst du auf der Beerdigung? Nein, ich habe es im Nachhinein, und das war noch so, meine Tochter ist an dem Tag getauft worden und zwei Tage später habe ich dann erfahren, dass mein Vater an dem Tag beerdigt worden ist. Ah, ja. Auch immer hintergangen, meine Geschwister haben alles Mögliche gekriegt und ich habe gar nichts davon gekriegt. Haben die Geschwister eigentlich Kontakt zu deiner Mutter noch? Ja, mein Bruder, ja, die wohnen auch sehr nah beieinander, weil ist der Liebling, er wird es immer bleiben. Und wahrscheinlich ist dein Kontakt dann zu dem Bruder auch nicht doll. Ich habe überhaupt keinen Kontakt zu meinen Geschwistern. Ja. Du bist also ausgestoßen. Ganz genau. Im Prinzip führen die Geschwister das fort, was die Eltern vorgemacht haben. Ja. Da kann man sagen, ne? Und wenn meine Mutter irgendwas gesagt hat, das war für meinen Bruder dann das Heiligtum, das stimmte. Mhm. Ich habe das mit Gesprächen auch bei ihm probiert und... Warst du mal am Grab von dem Vater? Ja. Was für ein Gefühl hat man dann, wenn man vor dem Grab eines solchen Menschen steht? Also wo ich das erste Mal da war, habe ich noch gedacht, naja, er hat auch gute Seiten gehabt. Hatte er? Ja, so ab und zu kam es so durch. Mhm. Auch zu dir? Ja, zu mir eigentlich nicht, so mehr zu anderen. Aber zu dir nicht? Nein. Mhm. Definitiv, da war auch nicht ein Fünkchen, wo du denkst, da war er ganz okay. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. So, jetzt stehst du da vor dem Grab und musst das denken. Was hast du noch gedacht? Dann habe ich gesagt, das ist immer so eine Pflicht, mach das mal fertig, weil keiner hingegangen ist. Mhm. Auch die Mutter nicht? Nein, die waren ja geschieden dann schon. Ach so. Mhm. Mit reichlich dreckiger Wäsche. Und dann habe ich gesagt, mach das. Und dann bin ich so 4-5 Mal da gewesen. Dann habe ich irgendwann gesagt, du bist doch nicht bescheuert, du machst das nicht mehr. Mhm. Und das war's dann? Dann habe ich die Friedhofsverwaltung angerufen und habe gesagt, also ich wäre das und wären dann auch Geschwister da. Mhm. Also ich würde mich nicht mehr darum kümmern. Und wenn die Geschwister damit einverstanden wären, er möchte sich damit in Verbindung setzen, dann können sie es flach machen. So, jetzt denkst du sicher auch natürlich darüber nach, deine Mutter ist schon doch in einem recht hohen Alter, da kann man ja unter Umständen damit rechnen, dass sie vielleicht stirbt. Was ist das, was löst das für ein Gefühl in dir aus? Das würde mich befreien. Befreien. Mhm. Würdest du da zur Beerdigung gehen? Nein. Mhm. Weil ich nicht wüsste, wie ich reagieren würde. Mhm. Und würdest du so weit gehen, du sagst, das würde mich befreien? Ich finde es gar nicht schlimm. Ich könnte es sogar nachvollziehen, wenn du sagen würdest, ich wünsche ihr manchmal sogar den Tod. Ist das so? Das habe ich mal gedacht. Ich denke es jetzt nicht mehr. Mhm. Ich habe es mal gedacht, weil ich weiß doch, es ist schon über 30 Jahre her, wo sie immer dran war, mein Herz, und guck mal, ich brauche blaue Lippen, du darfst mich nicht aufregen, der Doktor sagt, ich sterbe bald und... Mhm. Da hat sie dir noch ein schlechtes Gewissen gemacht, wenn du sie angeblich aufgeregt hast. Ja. Mhm. Mhm. Ich durfte auch nicht raus. Ich bin gegangen, habe Zeitung weggebracht für 2 Mark in einer Stunde, ein paar Schuhe gekauft. Irgendwann, dann wurde die Schere genommen, die Schuhe wurden zerschnitten. Aber dein Verhältnis zu deinen Kindern ist gut. Es geht. Es geht? Es geht. Mhm. Wie kommt das, dass das nicht so richtig läuft? Ja, ich rede mit denen, ich nehme also wirklich alle mögliche Zeit dafür. Aber unser Junge ist da in so einer Liebe drin, die mich sehr belastet. Also, wo ich meine, er hat sich da verrannt, erste Freundin, und ich meine, er hat sich verrannt. Mhm. Können wir jetzt leider nicht mehr weiter besprechen, Renate, weil die Sendung, du hörst es im Hintergrund, ist gleich zu Ende. Aber es war schon sehr bewegend, was du erzählt hast. Ich sage, bei mir ist das Schlimmste immer, dass ich diese Gedanken habe, dass ich nicht mehr leben möchte. Also. Ja, aber du hast ja eigentlich dennoch gute Sachen gerade gesagt. Du hast gesagt, ich will vieles gut machen oder ich möchte mich um Menschen kümmern. Und das sollte dir Motivation sein, durchaus weiterzuleben und nach vorne zu schauen, weil das etwas Gutes ist und weil du Menschen Gutes tust und dir somit dann auch sehr Gutes tust. Ja, nur dafür werde ich noch getreten, sehr oft. Lass dir dein Leben nicht noch weiter kaputt machen von der Vergangenheit. Da ist schon genug passiert. Das wäre der letzte Triumph deiner Mutter, wenn du dir das Leben jetzt nehmen würdest. Weißt du das? Renata, ich muss leider Schluss machen. Ja, klar. Alles Liebe und alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Ihr Lieben, bis morgen. Das war's für heute. Tschüss.